ein Problem zu mir. Ein Herr mit maßlos überreiztem Lächeln sagt, er sei Polizist. Kein Blickkontakt. Keiner der Männer ist dazu imstande. Der Deal ist perfekt. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Raus in die Stadt, auf die Suche. Stiller Killer weiß, wo Opfer bald nicht mehr unter uns leben. Es wird sein wie immer. Schweigen, Ziel, treffen, töten. Wie immer, immer wieder. Für die Miete, für seinen Dresscode, für diverse Waffen, nebst Munition. Und für Lydia, seine Geliebte. Ein natürliches Mädchen, der Meinung, ihr Freund sei ein erfolgreicher Handelsreisender. Lügen, Liebe, Schweigen, Schweigen, auf der Suche. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Stilles Opfer, im stillen Zimmer, Sofa sitzend, schweigend, wartet in Erwartung, erwartet Veränderung. Dinge drehen sich im Raum, kreisende kleine Gedanken, nur warten auf Veränderung, schweigend, stilles Opfer. Dieses Viertel, dieses Haus, dieses Stockwerk, diese Tür, dahinter ein stilles Opfer. Davor der stille Killer, ganz leise, ganz sanft, still verharrt. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Drei Gedanken. Ziel, treffen, töten, sonst nichts. Ansonsten leer. Türklingel, Schritte. Stiller Killer, stilles Opfer. Ein Schalldämpfer flüstert und lautlos fliegt der Kopf weg. Fertig. Lydia, I love you.